Sie brachten sie zu der Alten auf den Berg. Sie mochte nicht mehr leben, so sehr schmerzte es. An Essen war nicht zu denken, an Trinken ebenso wenig. Trotzdem flößte die Alte ihr eine übelschmeckende Flüssigkeit ein. Sie wehrte sich, versank wieder im Schlaf. Immer wenn sie zu erwachen glaubte, war die Alte über ihr und der Rehbock. Immer hörte sie Stimmen, ohne diese je zu verstehen. Dennoch fühlte sie sich aufgehoben, geborgen. »Du musst es annehmen«, sagte die Alte. »Die Geister haben dich erwählt. Du musst damit leben. Je eher du dich ihnen fügst, desto schneller findest du den Weg. Du wirst nie mehr allein sein.« Die Alte zeigte ihr, wie sie mit dem Kiel einer Kranichfeder die Löcher in den Zähnen reinigen konnte, wie man Wasser aus den Quellen unten am Berg nahm, es einkochte, bis am Rand sich eine weiße Kruste zeigte, um damit den Mund und die Zähne zu spülen und anschließend mit Bienenwachs die Löcher zu verstopfen. Du musst es immer reinigen. Sie lehrte sie, auf welche Weise Weidenrinde gegen die Schmerzen zubereitet wurde und welcher Sprüche es dazu bedurfte. Auch sonst erfuhr sie bei der Alten alles, erlebte jeden Geist, der Pflanzen, Pilzen und Tieren innewohnte und versuchte sich an all den Rezepturen, die ihr die Alte verriet, und probierte selbst neue aus. Dann kam ein feierlicher Tag. Die Alte gab ihr ein mit Federn und Zähnen geschmücktes Gewand, ein Cape aus Fell, das von einem Rehgehörn bekrönt war. »Ist das er, den ich immer sehe?« fragte sie. Die Alte nickte. »Er ist in dir, immer an deiner Seite. Vertrau darauf.« Dann nahm sie eine Kette aus Zähnen und band sie ihr um die Stirn. »Das schützt dich. Das schützt die anderen«, sagte die Alte. »Wenn es ernst ist, musst du es abnehmen. Führe ihnen deine Augen vor.«